Vielen Dank, Frau Gernig. Das war auf jeden Fall sehr motivierend und mutmachend. Ja, unser nächster Gast schließt sich jetzt wunderbar an, hat aber nicht in der Lebensmitte gegründet, sondern eigentlich schon ganz, ganz früh. Er ist ein ziemlich erfolgreicher Seriengründer und zwar in einem Bereich, wo man zwar in Serie schnell was gründen kann, aber nur ziemlich schwer erfolgreich. Er hat nämlich in den Medien gegründet. Es fing an in den 80er Jahren, als er eine Schülerzeitung auf die Beine gestellt hat. Es folgte eine Stadtschülerzeitung in Stuttgart. 1985 hat er das Medium-Magazin gegründet. Wer Journalist ist, weiß, was das ist. Das ist sozusagen die Bibel des Journalismus. Wenn man wissen will, was gerade im Journalismus passiert, welche Leute was machen, muss man das Medium-Magazin lesen. Er hat das 10 Jahre herausgegeben, hat dann während seines Studiums in Deutschland und den USA selber journalistisch gearbeitet für die FAZ, für die Zeit, für Geo. Dann hat er die Seiten gewechselt und zwar im doppelten Sinne, zum einen inhaltlich, zum anderen räumlich. Er ist nämlich 1990 in die DDR bzw. dann in die neuen Bundesländer gezogen, wo er eine Werbeagentur aufgebaut hat, die später Teil von Scholz & Friends wurde. Er wurde Chef von Scholz & Friends, hat die Agentur zu einer der wirtschaftlich erfolgreichsten, aber auch kreativsten gemacht. Der eine oder andere kennt vielleicht die Werbung der FAZ. Hinter dieser Zeitung steckt immer ein kluger Kopf, die ist von ihm. Und er hat 1999 etwas gewagt, was heute wieder richtig schwer in Mode ist. Er hat nämlich den ersten deutschen Unternehmensbrutkasten oder Inkubator gegründet. Die Ekona AG ist draus geworden. Also ziemlich viele spannende Projekte. Er hat auch mal einen Misserfolg erlebt, aber war selbst da relativ erfolgreich. Er hat nämlich bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart verloren als parteiloser Kandidat, aber nur ziemlich knapp. Das war ziemlich bemerkenswert. Seit 2014 ist er Mitinhaber und Herausgeber des Berliner Tagesspiegels. Außerdem ist er Initiator der Konferenz Falling Walls, die in 18 Tagen wieder hier in Berlin startet. Herzlich willkommen, Sebastian Turner. Herr Turner, am Jahrestag des Mauerfalls laden Sie Forscher und Gründer hier nach Berlin ein, um zu fragen, welche Mauern fallen eigentlich als nächstes? Welche werden Sie in diesem Jahr einreißen bei Falling Walls? Die Forscher, also der Name ist irreführend, die Forscher porträtieren oder zeigen, an welchen Arbeiten sie tätig sind. Und wenn jemand sagt, ich habe jetzt also eine Messung, ist mir gelungen, wie ich die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein auch quantitativ überprüfen kann, dann ist das sozusagen der Schritt zur nächsten Forschungsfrage. Also sind immer wissenschaftliche Durchbrüche, die praktisch in allen Wissensgebieten, also Naturwissenschaften, Geistes-, Sozialwissenschaften, gegeben sind. Aber es ist eigentlich immer der nächste Schritt und der nächste ist schon wieder sichtbar und die nächste Frage ergibt sich. Also da gilt auch nicht aufgeben und weitermachen. Ich habe mir mal die Liste der Startups angeguckt, die da hinkommen. Aus der ganzen Welt erwarten Sie hier Gründer, die mit innovativen Ideen antreten, die zum Beispiel Tinte aus Algen herstellen, eine spezielle energetische Wasserreinigung entwickelt haben, Recyclingmethoden entwickeln oder auch künstliche Intelligenzanwendungen bei Herz-OPs, also eine unglaubliche Bandbreite. Was finden Sie am spannendsten im Moment? Wo geht es in Zukunft hin? Was werden Sie sich da angucken? Also ich werde mir die alle angucken, weil ich da in der Jury mitsitze. Das Besondere bei Falling Walls ist, dass es alles wissenschaftsbezogen ist. Das heißt, es sind keine Marketing-Startups, wo also ein neuer Weg gefunden wird, eine Dienstleistung anzubieten, was verdienstvoll ist und gut natürlich, aber es sind nur wissenschaftsbasierte Unternehmensgründungen. Das heißt, mit einem relativ hohen Kapitaleinsatz und die meisten verstehe ich gar nicht, beziehungsweise ich kann nicht beurteilen, wie realistisch deren Erfolg ist, sondern das hängt dann, da muss man wirklich in den Märkten, also bei, ob ein Medikament ein Erfolg wird oder sowas, das können Sie als Laie, da können Sie eine Würfel werfen, nicht? Das hängt ab von Zulassung und Prüfung und so weiter. Und in dem Bereich ist aber, so kommt dann auch der Sinn da hinein, die anderen Jurymitglieder sind Branchenexperten, sodass von dort dann die Expertise kommt. Ja, diese Unternehmen kommen aus der ganzen Welt und sind durch so einen Auswahlprozess durchgelaufen. Sie kriegen das alles mit, sehen, was so in der Welt passiert. Wie ist Deutschland da aufgestellt? Wie ist auch Berlin da aufgestellt? Also bei den wissenschaftsbasierten Gründungen ist Deutschland nicht so schlecht, aber nur Süddeutschland. Also Karlsruhe, Darmstadt, Aachen, München, Stuttgart. Berlin ist, hier kommen WHU-Absolventen und haben irgendeine bekloppte Idee, wie man Schuhe verkauft. Aber mit vielleicht ein bisschen Ausnahme in Adlershof ist das in Berlin nicht sehr stark ausgeprägt. Das wäre übrigens auch ein Anknüpfungspunkt, wo man, wo ist der Herr Faltin? Da ist er. Also ein ganz interessanter Punkt, der in Ergänzung zu sagen wäre zu dem Vortrag gerade, man ist in Gründung auch dann interessant und erfolgreich, wenn man in komplementären Partnerschaften arbeitet. Also eine Sache ist, ich bin Installateur, ich möchte eine Lodge in, auf Sri Lanka machen, tolle Sache. Aber eine andere Fragestellung, ich kann diese Dinge, man braucht noch andere, wie mischt man das? Und da hat Berlin ein Potenzial, das ich durch Zufall, sich mir durch Zufall erschlossen hat. Und zwar habe ich schon im Studium und danach immer wieder Leute kennengelernt, die komplementäre Eigenschaften haben. Und dann sind Firmengrößen und Entwicklungen möglich, die man alleine nicht schafft, wenn man kein Genie ist. Wenn man Genie ist, geht immer alles, aber wenn man das nicht ist, dann ist es eine ganz interessante Frage, ob man nicht Partner findet, mit denen man mehrere, mit denen man alles das kann, was man nicht kann. Und in meinem Fall ist es so gewesen, schon im Studium habe ich also dann mit zwei Studienfreunden habe ich dann gegründet und wir haben uns komplementär sehr, sehr gut ergänzt. Wir waren nie einer Meinung, das nicht im Sinne von ständigem Streit, aber irgendwie, das kann man auch anders sehen und das war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg. Ja, können Sie das so ein bisschen spezifizieren, weil Sie haben ja selber Wirtschaft, Kommunikation studiert oder Journalismus studiert. Was hat Ihnen da gefehlt? Also ich habe nicht so richtig studiert, sondern ich habe Politik studiert, auch abgeschlossen, aber mit großem Desinteresse und immer nur schnell zum Schein. Also das ist wie so ein Führerschein, muss man halt haben, aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Und deswegen habe ich es auch versucht, sehr schnell zu machen. Und die meisten Leute, die auf neue Ideen kommen, denken assoziativ. Das heißt, die systematischen Denker und die assoziativen Denker sind meistens in zwei Köpfen. Insofern ist es ganz gut, wenn man einen eher systematischen Denker dann an der Seite hat, wenn man eher ein assoziativer Denker ist. Okay, ich meine, das hier ist ja ein Ort, wo man Partner finden kann, die sich vielleicht ergänzen oder die einen vielleicht ergänzen. Ich muss noch einmal nachfragen, weil Sie eben so ein bisschen über diesen Schuhverkäufer, diese Schuhverkäuferplattform gelästert haben. Wie stellt sich das? Habe ich gelästert? Nö. Naja, aber Sie haben zumindest durchblicken lassen. Also das ist eine ganz tolle Sache und wenn man Schuhe braucht, ist es auch gut. Aber die oder was anderes und diese Firmen, die paar, die durchkommen werden, die verändern ja wirklich die Welt großartig. Aber das, was ich meine, ist die technologiebasierte und die wissenschaftsbasierte Gründung, die sagt, ich habe ein neues Medikament, eine neue Oberfläche, eine neue Technologie, neue Produkte. Während die meisten Marketingbezogen, es gibt ja unfassbar viele Startups, die nach ganz kurzer Zeit wieder eingestellt werden, weil sie eigentlich kein Differenzierungsmerkmal haben. Da ist dann auch das Thema Funding das Allerwichtigste. Wer hat genug Geld, um die Optimierung so lange zu schaffen, bis er dann auf der Größe ist, um die Mengeneffekte zu erzielen, die er braucht. Ja. Im Moment finden ja hier in Berlin Koalitionsverhandlungen statt. Sie kriegen das wahrscheinlich alles relativ hautnah mit. Was würden Sie sich, als Leser der Zeit, schon allein deswegen natürlich. Ja. Sehr gut, aber was würden Sie sich wünschen? Was müssten die drei Parteien, die da gerade verhandeln, beschließen, damit es für Gründer ein bisschen einfacher wird oder besser? Also Sie haben das Problem Funding angesprochen. Was muss passieren? Also meine Antwort, als ich wir gegründet hatten, dann kam irgendwann mal jemand aus der Berliner Senatsverwaltung vorbei und fragte, was wollt ihr? Und da war, was soll der Senat machen? Und meine Antwort war, bloß nichts. Also lasst uns in Ruhe. Das haben wir auch gemacht. Dass man sich von Jamaika wünschen kann, ist, dass die haben so gegensätzliche Vorstellungen und könnten sich so gutartig blockieren, dass man sich wünschen kann, dass sie sagen, das werden wir jetzt mal nicht tun, sondern wir versuchen zu neuen Lösungen kommen, die aus den Ritualen herausführen. Also Gewerkschaft gegen Arbeitgeber und Datenschutz gegen innere Sicherheit und so weiter. Das sind lauter Flüchtlinge gegen Integration, das sind lauter Fragestellungen, wo die alten Rituale an ihre Grenze kommen. Und so eine neue Konstellation, wo es von Trittin bis Seehofer geht, die werden nur erfolgreich sein. Vielleicht kommen sie auf den Trichter, nach meiner Einschätzung, wenn sie sagen, wir gehen die Dinge neu an. Also nicht, wir hauen mehr Geld und dann gibt es Familiengeld und dann gibt es trotzdem nicht mehr Babys und noch mehr Unzufriedene, die Familie und Beruf nicht vereinbaren können, sondern neue Lösungen, in der unendlichen Bandbreite von Regulierung, die gemacht werden kann. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz über Ihre Rolle beim Tagesspiegel reden. Da werden Sie beschrieben als ein Entrepreneur in Residence. Sie sagen das, glaube ich, nicht selber, aber sagen gerne, dass Sie so bezeichnet werden. Wie muss man sich das vorstellen? Solange Sie nicht sagen, in Resistance ist alles in Ordnung. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie muss man, sind Sie konkret da unterwegs, entwickeln neue Projekte? Ja, was machen Sie da unternehmerisch? Ich würde sagen, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Blickwinkel beim sich selbstständig machen. Man kann natürlich sich selbstständig machen, indem man eine neue Firma gründet. Man kann aber auch sagen, als Unternehmer gehe ich in eine bestehende Firma rein. Ich habe in den zurückliegenden 33 Jahren, glaube ich, habe ich eigentlich immer neu gegründet. Dann hat man neue Strukturen, es klappt nichts, aber man ist auch für alles selbst verantwortlich und man findet auch nichts vor, was einen überrascht. Und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, dass ich in einem Unternehmen, das über 70 Jahre alt ist, tätig bin. Und da ist alles da, da funktioniert alles und gleichzeitig, das ist das Besondere, das gilt nicht für den Tagesspiegel, sondern für die gesamte Branche, ändert sich die Umgebung so schnell, dass fast alle Grundlagen dieses Unternehmens in Frage gestellt sind. Und es handelt sich also eigentlich um die Notwendigkeit einer Neugründung, nur eben in einem bestehenden Kontext. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, nur um Ihnen so ein Gefühl dafür zu geben. Der ein oder andere von Ihnen wird aus Berlin kommen. In Berlin ist gerade Kaisers Tengelmann vom Markt verschwunden und Edeka und Rewe haben übernommen. Was Sie nicht wissen, wer ist eigentlich der Synergieeffekt? Der Synergieeffekt sind wir. Wir haben 52 Anzeigenschaltungen verloren. Die kommen nicht wieder. Die Handelskonzentration, Sie kennen noch Reichelt hier in Berlin, Sie kennen Bolle und so weiter. Die Handelskonzentration ist lange, das hat mit den Zeitungen nichts zu tun, aber wir sind Teil dieses Ökosystems, es ändert sich. Und wenn man jetzt sagt, also das ist ja nicht gut und was tun wir neu, gibt es einen wunderbaren Satz von der Taz, heul doch. Ja? Also man kann die, diese Entwicklung beklagen. Sie ist auch beklagenswert, aber aus der Perspektive des Unternehmens kann man nur sagen, damit müssen wir jetzt umgehen. Und das, was ich bei der Zeitung mache, beim Tagesspiegel, ist, dass ich mit den Kollegen, sagte auch gerade die Dame, die vorhin sprach, man wechselt die Branche, ich bin irgendwas mit Medien, immer noch, aber es ist doch was anderes als das, was ich vorgemacht habe. Und das heißt, ich gucke naiv auf die Dinge und stelle viele naive und auch bescheuerte Fragen. Und manche stellen sich als nicht so bescheuert heraus. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn ich zu einem Artikel bei uns in der Zeitung eine Frage habe, kommt vor, dann bin ich fast immer erstaunt, in welcher Detailtiefe die Kollegen darauf Antwort geben können. Also von medizinischen Fragen bis zu Landespolitik, ist unglaublich, was die allermeisten Kollegen an Expertenwissen haben. Wir haben in der normalen Zeitung, auch online, haben wir nicht den Platz, und die Kollegen haben auch nicht die Zeit, das alles aufzuschreiben. Und da war eine ganz naheliegende Idee, warum verkaufen wir nicht dieses Wissen? Ja, das nennt sich Fachinformation, gibt es seit 500 Jahren. Also ist nichts Neues, aber es kommt üblicherweise nicht aus dem Tageszeitungsverlag. Und jetzt haben wir angefangen, der Tagesspiegel hat eine sehr große Politikredaktion, sind über 30 Kollegen mit sehr hoher Spezialisierung, da können Sie die ersten Sachen fragen und die wissen die. Jetzt haben wir angefangen in einem Feld, das auch wiederum wahnsinnig naheliegend ist. Das ist durch Jamaika nochmal viel aktueller geworden, als wahnsinnig nahe die Energiewende. Wir haben also angefangen mit einer Tageszeitung für Energie- und Klimapolitik. Aufgrund der Digitalisierung sind die Druckkosten null. Und die anderen Technologien haben wir alle da. Das heißt, die Grenzkosten der Herstellung sind nur noch die inzwischen zusätzlich eingestellten Kollegen, damit die Energieexperten, die wir hatten, mit noch weiteren ergänzt wurden. Wir haben heute 6 oder 7 Kollegen im Bereich Energie und Klima bei uns in der Redaktion. Das ist die größte Energie- und Klimaredaktion, mindestens in Berlin, vielleicht sogar darüber hinaus. Und die machen jetzt eine Tageszeitung, rein digitales Produkt, das sich an die Spezialisten in diesem Bereich wendet. Der Abopreis des Tagesspiegels liegt unterhalb 50 Euro. Diese Produkte kosten fast 200 Euro im Monat. Und wir fangen jetzt an, die Abos zu verkaufen und es sieht gut aus. Toll. Gleich, wenn Sie über das solche... Das ist so eine Gründung und alles, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, da hätten Sie auch selber drauf kommen können. Da haben Sie auch, nicht? Aber ist eben in dem Ritus, in der Gewohnheit der Tageszeitung war das eben nicht der Fall. Ich könnte noch andere Beispiele nennen, vielleicht noch eine, weil Sie so... Also sozusagen, das ist, da habe ich echt gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das kann wirklich nicht wahr sein. Das haben Sie erzählt, als ich in der Agentur gearbeitet habe, habe ich für die FAZ gearbeitet. Und in der Auflage der FAZ gibt es ein Muster. Die FAZ ist immer dann stark, wenn die Leute gebildet sind und die Zeitung nichts taugen. Also ich nehme Rhein-Main-Gebiet aus, wo die Ast-Zeitungen sind, aber wenn Sie ins Ruhrgebiet gehen, ja, da sind die Zeitungen, geht so. Und die FAZ ist in Universitätsstädten des Ruhrgebietes sehr stark. Und in den Städten, in denen gute Zeitungen erscheinen, zum Beispiel in Stuttgart oder in München und anderen Städten, ist die FAZ eher schwächer. Das war meine Überlegung. In Berlin gibt es sogar 3 gute Tageszeitungen. Müsste die FAZ eigentlich schwächer, also die überregionalen Zeitungen müssten schwächer sein, da müsste man sagen, da kannst du im Prinzip, wenn du die überregionalen Gruppen erreichen willst, müsste eigentlich da... die ortsansässigen Zeitungen belegen. Und ich stellte dann also den Kollegen die Frage, wir haben hervorragende Statistiker, die das alles auswendig oder auch sofort nachgucken können. Meine Frage war also, gibt es eine Reichweitenlücke der überregionalen Zeitungen in Berlin? Und dann bekam ich die Antwort, nein, die gibt es nicht. Im Bundesschnitt, ich mache es einfach, jetzt nicht fachlich richtig, aber vom System verstehen Sie es gleich, im Bundesdurchschnitt erreichen die überregionalen Zeitungen, FAZ, Süddeutsche, Handelsblatt, Welt und so weiter, erreichen im Bundesdurchschnitt 19% der Entscheider. Was das ist, Methode alles weg, einfach nur zum Vergleich. Also von 100 Entscheidern in Deutschland lesen ungefähr 19 überall in Deutschland im Schnitt eine dieser genannten Zeitungen. Wie ist es in Berlin? Nicht 19, sondern 20. Sagt ihr die also? Es gibt keine Differenz, es hätte ja weniger als 19 sein müssen. Und da war ich wieder sozusagen der einzige Ahnungslose und sagte, was? 80% der Berliner Entscheider lesen keine überregionale Zeitung? Das ist doch keine Lücke, das ist doch kein Loch, das ist doch ein Krater. Ja? Und dann sagte die Kollegin, ja, dann müsste man mit der besonderen Bedeutung von Berlin argumentieren. Ja! Ja, Berlin ist Hauptstadt. Das haben wir inzwischen sogar beim Tagesspiegel verstanden. Ja, und dann haben wir auf dieser ganz einfachen Erkenntnis, ja, wenn die Banker in Frankfurt wirklich in Problemen sind, wo gehen sie hin? Nach Berlin. Wenn die Opel-Leitung Probleme hat, dann steigen sie sogar in Opel und fahren nach Berlin, um Geld zu holen. Also die richtige Macht ist hier. Ja. Wenn es wirklich darauf angeht, ist hier. Und da lesen 80% keine Überregionale. Die wollt ihr aber haben. Und dann hat sich herausgestellt, in den ganzen Programmen drin, ich habe mich neben die Kollegen, wir sind Pulldown-Menü für Pulldown runtergegangen, herausgestellt, der Tagesspiegel hat in Berlin eine Durchdringung dieser Gruppen, die ist stärker als alle Überregionalen zusammen. Der Tagesspiegel hat eine Reichweite von 48% in diesen Entscheidergruppen in Berlin. Und alle Überregionalen zusammen kommen auf 33. Und aus dem Wissen haben wir jetzt ein Geschäft gemacht von fast 10 Millionen Umsatz in 3 Jahren. Durch lauter Neugründung, die auf dieser schließt, das war alles im Haus. Hat auch jeder gewusst. Aber einfach Hauptstadt, ja, wir sagen denen da raus, wir sind Hauptstadt. So einfach geht es. Ja, eine super Geschichte. Ja. Sie reden gleich noch weiter und zwar in der Impulsgruppe in Hörsaal B. Da sagen Sie oder werden Sie erklären, was macht ein Seriengründer in einem Traditionsunternehmen, nämlich weitergründen. Ich fand, das war gerade ein wunderbarer Cliffhanger. Da kann man Sie gleich nochmal live erleben. Vielen Dank, Herr Turner, für diesen Moment. Dankeschön. Bevor es jetzt weitergeht in die Impulsgruppen, die verzögern sich jetzt alle um 5 bis 10 Minuten nach hinten. Aber wir sind ja unternehmerisch, das ist also alles kein Problem. Möchte ich aber noch einen Gründer auf die Bühne bitten, den Herr Faltin vor ein paar Monaten kennengelernt hat und dann ganz begeistert zu uns kam, meinte, den müssen wir noch auf jeden Fall im Programm mit einbauen. Meinte, das Programm ist schon so voll, meinte, der muss rein. Also ich freue mich, dass du hier im Programm noch dabei bist. Dank. Herr Markus Fiedrich. Ja, genau. Danke. Hallo. Du hast ja ganz spezielle Ideen und spezielle Vorstellungen. Dein Ziel ist es generell, das Entwickeln und Umsetzen von nachhaltigen Lösungsstrategien und das Vernetzen von Menschen. Und du beschäftigst dich jetzt seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Insekten als Lebensmittel. Das ist ja jetzt nicht ein Thema, was jetzt heutzutage viele Leute interessiert, würde ich mal sagen. Warum ist dein Interesse an Insekten so groß? Aktuell oder generell? Also deins aktuelles. Ach so, aktuell. Also meine Geschichte ist so, ich selbst lebe vegetarisch, bin dann irgendwann mal drauf gestoßen durch den amerikanischen Koch und habe mir gedacht, okay, warum machen wir keine Insektenlebensmittel in Deutschland? Okay, die Antwort ist ganz einfach. Aktuell kosten 20 Gramm Insekten 20 Euro. Die gibt es in so kleinen Gläsern und als Ganzes. Das ist kein Markt. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Aber du hast ja dann einen Insektensnack entwickelt. Ganz genau. Und der heißt Bierprotein. Nicht ganz, der heißt Instinct. Bierprotein ist der Name unserer Firma. Okay. Alles gut. Und das Besondere an diesem Snack ist, man sieht keine Insekten. Ich habe hier noch bei. Nicht, dass Sie mir das nicht glauben. Und zwar, so sieht das Snack aus. Soll ich ihn einmal ins Publikum werfen? Ja, Sie können ihn noch nicht werfen, ist aktuell noch ein Prototyp, ist noch nicht ganz fertig. Deswegen. Also lasse ich ihn erstmal hier. Ja, einfach hier lassen, einfach mal hochzeigen, genau. Das Ganze gibt es in drei leckeren Sorten. Das ist jetzt hier Sweet and Spicy. Haben wir zusammen mit verschiedenen Leuten entwickelt, mittlerweile mehr als 800 Kunden. Und wie gesagt, man sieht keine Insekten, weil wir haben einfach herausgefunden, ganze Insekten ist schwierig, verarbeitete ist wesentlich einfacher. Das große Problem war lange Zeit, Insekten galten nicht als Lebensmittel. War einfach so. Und wir haben jetzt vom BVL gesagt bekommen, nee, ganz Insekten oder auch euer Insektenprodukt ist erlaubt. Und damit können wir jetzt an den Markt gehen. Okay, und wie gesund sind die Insektensnacks jetzt im Vergleich zu anderen herkömmlichen Snacks? Genau, also im Vergleich zu anderen herkömmlichen Snacks haben wir halt viel Vitamin B12, Omega-3, Omega-6, alle essentiellen Aminosäuren und verbrauchen halt weniger Ressourcen. Also wir haben diesen schönen Vergleich zwischen dem Rind und unserem Insekt und da braucht man zum Beispiel 2000 mal weniger Wasser oder 8 mal weniger Futtermittel oder 100 mal weniger CO2. Es geht also ein bisschen mehr darum zu sagen, okay, ich will eine Alternative für die Fleischwirtschaft und nicht jetzt nur den Snack. Der Snack ist praktisch nur ein Produkt, was einfach in den Markt zu bringen ist. Okay, und woher beziehst du deine Insekten? Also im ersten Schritt, als ich mich damals damit beschäftigt habe, war es damals noch die eigene Farm in der Wohnung. Mittlerweile sind wir etwas größer geworden, haben jetzt einen Farmpartner in Kanada. Der macht das im großen Maßstab auf 20.000 Quadratmeter, also nicht nur das Wohnzimmer, sondern wirklich ein bisschen mehr. Die kriegen dort halt nur Biofuttermittel, keine Antibiotika, viel Platz und werden dann schockgefrostet, getrocknet, zu Pulver zermahlen und gehen dann als Pulver in den Riegel rein, wo das auch produziert wird. Und dann kriegen wir die Riegel halt hierher und bieten die dann im klassischen Biosupermarkt an. Okay, klassischer Biosupermarkt. Also kann ich den Snack jetzt schon kaufen oder kann ich ihn vorbestellen? Noch nicht. Ja, vorbestellen kannst du ihn auf Start Next aktuell. Wir haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wo ihr den Riegel vorbestellen könnt. Mhm. Und dann klassisch ab Januar könnt ihr den auch kaufen in fast allen Biosupermärkten. Okay, super. Und du bist ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen hier heute, dass man sich den Prototyp nochmal anschauen kann und noch weiterführende Fragen stellen kann. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, heute herzukommen. Auf jeden Fall, ganz vielen Dank. Ich bin nachher nochmal beim Pitchen. Ansonsten laufe ich hier rum, mir gerne Fragen stellen. Ich freue mich. Ganz vielen Dank. Dankeschön. Wieder ein Snack. Super, danke. Danke. Danke.